Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot True Story von Rupert Gold, Defending Jacob bzw. Verschwiegen von Morton Tilden und The Iceman von Ariel Frommen. Ja, diesmal gibt es irgendwie gleich ganz, ganz viel auf einmal zu besprechen. Das liegt aber primär daran, dass all diese Sachen ja nicht sehr ausführlich besprochen werden können. Zumindest ist das mein bisheriges Urteil. Und deswegen dachte ich, fasse ich mal ein paar Sachen zusammen, die ich in den letzten Tagen und Wochen geguckt habe. Und es ist wieder so ein bisschen das Thema der letzten Folge auch, es geht um Verbrechen, es geht um Crime. Das zieht ja gut im Podcast-Bereich und dementsprechend hat sich das angeboten, das hier auch mal zu machen und das so ein bisschen zu kombinieren. Ich habe im Grunde einfach Sachen geguckt, die ich sowieso auf meiner Watchlist hatte, die ich sowieso gucken wollte und habe dann erst so, ja, blöd gesagt, nach dem Gucken gemerkt, dass man ja hier einige Sachen ganz gut zusammenfassen kann, dass man ganz gut daraus eine Folge machen kann. Eben in der letzten Folge ging es ja nur um einen Film im Grunde und dessen Remake, also M von Fritz Lang. Und dieses Mal geht es um mehrere verschiedene Sachen, die teilweise auf wahren Begebenheiten basieren, aber nicht alle davon. Und deswegen fangen wir einfach mal an mit True Story von Rupert Gold. Der hat unter anderem auch Judy gemacht. Das war ein Film, der jetzt letztes Jahr erst bei den Oscars nominiert war. Ging eben um das Leben von Judy Garland. Ich habe den auch gesehen, fand ihn nicht sehr beeindruckend, nicht sehr interessant aus, sondern sehr standardisiert. Und True Story hat er vorher gemacht. Und True Story handelt tatsächlich von einer wahren Geschichte. Und zwar geht es um den Reporter Mike Finkel, der ja ein bisschen in Verruf gerät in seiner Zunft. Denn ja, er macht halt etwas, was man als Journalist nicht machen sollte und nicht kann. Man darf die Fakten nicht verdrehen. Und was er insofern gemacht hat, ist eben, das wird auch am Anfang vom Film dann behandelt, dass er ja gewisse Ereignisse beziehungsweise eher Personen ja zusammengelegt hat und kombiniert hat, um seine Geschichten spannender zu machen. Oder beziehungsweise eine Geschichte ist offiziell die Aussage. Also es wird ihm nicht nachgesagt, dass er das reihenweise gemacht hat, aber bei dieser einen Geschichte kam es dann eben raus. Und dementsprechend verliert er seinen Job bei der New York Times, also wirklich ein, ja, also für einen Journalisten schon ein Traumjob eigentlich. Und dann muss er so ein bisschen gucken, wie er sich findet und was er machen soll. Und dann fällt ihm seine nächste Arbeit im Grunde in den Schoß. Und zwar hört er dann von einem anderen Reporter über Ecken, dass ja ein Mörder gefasst wurde, also angeblicher Mörder, und zwar Christian Longo. Und der hat bei seiner Verhaftung oder auch beziehungsweise während seiner Flucht, während seiner Zeit auf der Flucht, hat er sich als Mike Finkel ausgegeben, als der Reporter. Und das ist natürlich einfach ungewöhnlich, das ist ein bisschen sonderbar. Die beiden kennen sich vorher nicht. Und ja, also da denkt sich natürlich Mike Finkel dann, gut, ich habe jetzt eh die Zeit, da gucke ich mir mal an, was das soll, weil das natürlich auch potenziell für eine spannende Geschichte sorgt, wenn dahinter mehr steckt, also warum Christian Longo genau diesen Namen genommen hat. Und ja, das Ganze ist ganz gut besetzt, das kann man sagen. Jonah Hill spielt Mike Finkel, also den Reporter, und James Franco spielt Christian Longo. Die beiden sind ja in der Kombination eher für witzige und alberne Dinge bekannt und haben dann unabhängig voneinander auch so ihre ernsteren Geschichten am Laufen. Also Jonah Hill habe ich jetzt vor allem in den letzten Wochen einige Sachen nachgeholt. War Dogs zum Beispiel, wo er einen Waffenhändler spielt, oder Moneyball, wo er eben ja, hilft, im Grunde mit der Statistik ja, ein gutes Baseballteam aufzustellen. Also auch alles eher nüchterne, ernsthafte Geschichten. Und das hier reiht sich da sehr gut ein und war, glaube ich, auch zu einer ähnlichen Zeit. Also das ist alles so bei Jonah Hill, diese Phase, wo er angefangen hat, ernstere Rollen zu spielen, wo er dann auch, also manchmal waren auch seine Rollen trotzdem witzig, aber es war im ernsteren Kontext. Also Wolf of Wall Street kommt, glaube ich, da auch jedem in dem Sinn. Da war auch, finde ich, sehr, sehr gut. Und Jonah Hill, finde ich, an sich ist ein guter Schauspieler und ja, sucht sich, glaube ich, auch einfach die wirklich passenden Projekte für das, was er kann und worin er gut ist. Und James Franco ist eben auch bekannt für das alberne, blöde Zeug und hat aber eben auch so diese Phase gehabt, das heißt Phase, also hat dann viel, ja, so eher Indie-Filme gemacht, also schon so Indie, dass man sie gar nicht mehr gekannt hat, dass sie wirklich nur noch irgendwie auf Filmfestivals liefen und ansonsten fast, also hierzulande dann zum Beispiel gar nicht mehr ins Kino gekommen sind. Und ja, ist interessant, die beiden in der Kombination zu sehen. In einer kleineren Nebenrolle ist auch noch Jonah Hills, ja, Filmfrau in dem Fall, Jill heißt sie, Entschuldigung, die Schauspielerin heißt Felicity Jones, die kennt man sicher auch, wenn man sie sieht, und zwar aus Star Wars Rogue One, und wenn man Star Wars nicht gesehen hat, vielleicht die Theorie der Unendlichkeit, wo sie die Frau von Stephen Hawking gespielt hat, also damals gespielt von Eddie Redmayne, wenn ich mich richtig erinnere. Und genau, die ist noch in einer kleineren Rolle, und das war es im Grunde. Also wir haben hier keinen großen Cast, es geht auch wirklich primär um Jonah Hill und James Franco, also ihre Figuren, Mike Finkel und Christian Longo. Denn Mike Finkel besucht eben Christian dann im Gefängnis. Der ist verhaftet worden für den Mord an seinen 3 Kindern und seiner Frau. Und ja, dem sein Prozess steht an. Und dann, ja, logischerweise ist er als Reporter interessiert, wieso dieser ja seinen Namen bei der Verhaftung angegeben hat, beziehungsweise warum er unter dessen Namen gelebt hat, auf seiner Flucht in Mexiko. Und ja, so entstehen einfach mehrere Sessions, in denen diese beiden Männer miteinander sprechen. Christian Longo räumt auch von Anfang an ein, dass er ihm gerne Exklusivzugang gewährt. Er darf da dann auch das gerne journalistisch ausarbeiten, ob das jetzt ein Buch ist oder ein Zeitungsartikel. Das stellt er ihm alles frei. Er hat nur die Bedingung, dass Mike Finkel ihm so ein bisschen das Schreiben beibringt. Also weil die beiden tauschen sich sehr viel über Briefe aus. Und ja, Mike Finkel soll ihm einfach regelmäßig Feedback geben zu seinem Schreibstil, wie er Dinge formulieren soll, wenn er von sich selbst spricht. Und im Grunde sprechen sie eigentlich die meiste Zeit nur über ja, Christians Leben und wie es ihm so geht und was er so gemacht hat und wenig über die Verbrechen. Also Christian sagt auch immer wieder, er kann darüber jetzt noch nicht reden, das geht noch nicht und das packt er noch nicht. Und Mike akzeptiert das halt insofern, denn es ist natürlich auch eine einmalige Chance, überhaupt diesen Zugang zu diesem Menschen zu haben. Und im Grunde geht es darum. Und so viel mehr kann man eigentlich gar nicht sagen, ohne Geschichte vorwegzugreifen. Denn im Grunde ist das die Story. Es geht einfach um diese 2 Männer, die im Gefängnis sich treffen für mehrere Interviews. Und ich hatte die Vorgeschichte zu dem Ganzen nicht auf dem Schirm. Also es wird natürlich eingeblendet auf einer wahren Begebenheit. Ich meine, der Film heißt True Story und so. Das ist schon alles irgendwie erkennbar gewesen. Aber ich habe mich tatsächlich erst danach wirklich informiert. Denn, so viel kann ich klar sagen, der Film endet für mich sehr nebulös, beziehungsweise ist der ganze Inhalt für mich etwas nebulös. Ich habe über die weiten Strecken einfach gar nicht verstanden, was der Film sagen will und worauf das Ganze hinausläuft und hatte dann zwischendurch immer so ein bisschen Angst, dass es ins sehr theatralische endet am Ende. Also ich wusste halt auch nicht, wo es hingeht. Ich wusste ja nicht, wie die wahre Geschichte abgelaufen ist und hatte dann zwischendurch so Bedenken, dass das total abgefahren und abgedreht am Ende wird und das wurde es Gott sei Dank nicht. Es ist ein sehr ruhiger und nüchterner Film. Und schauspielerisch finde ich es eigentlich ganz okay. Also Jonah Hill finde ich sogar ziemlich gut. James Franco ist so eine Sache. Das Problem ist, dass seine Figur als dieser ja angebliche Mörder seiner Familie nochmal, das ist sicher auch der schwerere Part insofern, dass er halt noch weniger hat, was er uns als Zuschauer präsentieren kann. Denn er will ja auch nicht mit allem rausrücken und er will ja Dinge für sich behalten und er ist irgendwie so ein bisschen verschwiegen und das macht sicher auch nicht leicht, diese Rolle darzustellen und vielleicht ist da auch irgendwo einfach im Drehbuch der falsche Ansatz, muss ich sagen. Denn also ich finde ihn schwächer im Verhältnis zu Jonah Hill. Also eben er bietet ein bisschen wenig und er wird auch nicht so richtig spannend als Figur, weil er eben zu verschwiegen ist. Und da ist eigentlich das Problem wahrscheinlich hauptsächlich eher, was für Material James Franco hier zum Arbeiten bekommt. Denn es fehlt einem extrem viel Kontext. Also alles, was ich danach zum Fall gelesen habe, war so viel einleuchtender und hat das Ganze dann eben dreidimensional gemacht. Aber der Film hält extrem hinterm Berg mit seinen Sachen. Und zwar so weit, dass ich den Film dann teilweise auch etwas langweilig finde. Im Sinne einfach davon, dass er mein Interesse verliert nach einer Zeit. Was ja komisch ist, denn das ist ja eigentlich ein klassisches Setting, was man kennt und was man feiern kann, wenn eben Reporter oder wer auch immer, Zivilist, im weitesten Sinne trifft auf Verurteilten oder noch nicht Verurteilten, aber angeblichen Mörder und die müssen sich unterhalten. Und da entsteht so ein klassisches psychologisches Spiel, das kennt man aus der Schweigen der Lämmer und aus allen möglichen anderen Sachen. Und das ist ja eigentlich, also für mich zumindest, immer ein interessantes Setting, vor allem, weil ja auf dieser Basis, dass hier nur miteinander gesprochen wird und wir keine Taten sehen, sondern die Taten alle passiert sind, dadurch kann man natürlich super viele interessante psychologische Szenarien aufmachen und kann über Dinge sprechen und Thematiken ja aufbringen, die halt in so klassischen Krimi-Filmen oder Serien, da geht es dann mehr um die Taten primär und um das, um den Killer zu erwischen und weniger darum, was treibt ihn an, wie ist der drauf und so. Und das war hier, also das Potenzial war da und das hätte ich auch interessant gefunden. Und letzten Endes hat Mike Finkel ein Buch über diese Sachen geschrieben, das kann man auch ganz klar sagen. Das ist auch jetzt noch kein Spoiler dafür, wie das Ganze ausgeht. Aber Mike Finkel hat das Ganze als Buch verarbeitet. Und vielleicht ist das Buch auch super spannend und der Film basiert ja auch darauf. Aber mir fehlt ganz viel Kontext, den ich dann hinterher lesen konnte und mir dachte, warum hat man das nicht teilweise mit reingenommen oder warum hat man nicht den Film an einer anderen Stelle einsetzen lassen? Das Problem ist einfach, dass der ganze Film, ab dem Zeitpunkt, wo er beginnt, im Grunde ist Christian Longo schon im Gefängnis. Er ist ganz kurz in Freiheit am Anfang. Wir sehen das kurz noch, wie er verhaftet wird. Aber wir haben halt ganz wenig Kontext zu vorher. Und dadurch bleibt er halt einfach ein Fragezeichen den ganzen Film über. Aber nicht die Art von Fragezeichen, wo ich mir denke, ah, was ist mit dem los? Und ui, da ist ja ganz viel noch hinterm Berg, was der hält. Und Und nee, also er ist mir halt dann irgendwann einfach egal, muss ich sagen. Jonah Hill nicht. Also Jonah Hills Figur hat nämlich diesen, kriegt nämlich genau das. Der kriegt einfach die ersten 5, 6 Minuten seinen inneren Konflikt und das, was seinen Charakter auch so ein bisschen bestimmt, durch seine Vorgeschichte. Dadurch, dass er als Reporter in Ungnade gefallen ist, dadurch, dass er eben ja da Mist gebaut hat. Und man kriegt dann zum Beispiel auch im Umgang mit seiner Frau, kriegt man da auch eine gewisse Spannung mit, oder es wirkt zumindest ein bisschen distanziert. Also zumindest werden genug Fragen gestellt oder aufgeworfen, dass ich mir als Zuschauer Gedanken machen kann und ein bisschen, zumindest ein Stück weit mitfiebern werde oder mit dabei bin. Klar, die Frage ist dann auch, wird das so gar nicht beantwortet, geht man dann da gar nicht drauf ein, dann ist es am Ende trotzdem auch enttäuschend. Und das ist es für mich bei True Story tatsächlich auch. Denn weder Mike Finkel, also seine Figur, noch Christian Dongo sind für mich am Ende wirklich, ja, im Englischen würde ich sagen, compelling. Also so mitreißende Figuren sind sie einfach beide nicht. Und am Ende saß ich wirklich da und habe auch gar nicht so richtig verstanden, worauf der Film jetzt hinaus wollte. Und dafür muss man im Grunde in den Spoilerbereich gehen, um das alles offen sagen zu können, was dann auch am Ende passiert und wo ich mich eben dann auch gefragt habe, was das soll. Deswegen hier eine kurze Spoilerwarnung, wer True Story noch gucken will und gar nichts davon wissen will, wie dieses, ja, sagen wir mal, Kräftemessen zwischen diesem angeklagten Mörder und seinem, ja, seinem Interviewpartner, dem Journalisten, wie das abgelaufen ist. Man kann sich den schon anschauen, der ist auf Netflix auch aktuell. Das heißt, wenn ihr Netflix-Abo habt, kostet es euch keinen Cent extra, um den zu gucken. Genau, also man kann sich den schon angucken, aber das ist ein Film, der sehr vom Kontext lebt, muss ich sagen. Der Film für sich steht bei mir nicht auf eigenen Beinen und ich habe den Eindruck, dass hier, ja, dass man hier vielleicht zu gezwungen versucht hat, ein ruhiges, ja, Kammerspiel zu machen, obwohl hier vielleicht ein bisschen mehr Spannung gut gewesen wäre oder ein bisschen mehr auffühlen. Es ist immer schwierig, da die Waage zu halten, vor allem wenn ich jetzt über die anderen Titel noch spreche heute, merkt man, dass es immer schwierig ist, vor allem im Genre so Krimis und Crime und Psychothriller oder was auch immer. Das kann schnell reißerisch wirken, aber es kann auch, wenn man sich zu sehr zurücknimmt, kann es auch einfach trocken sein. Und dann fragt man sich manchmal so ein bisschen, wo ist hier eigentlich die Geschichte, die einen Film rechtfertigt oder eine Serie oder was auch immer? Und manche Sachen eignen sich vielleicht dafür nicht. Vielleicht sind gerade diese Zwiegespräche zwischen diesem Reporter und diesem Angeklagten, die Gespräche sind vielleicht interessant. Also das Buch könnte zum Beispiel, kann ich mir gut vorstellen, dass das sich interessant liest, weil es halt auch sehr, denke ich, aus der Sicht von dem Reporter geschrieben ist und wir dann da mehr persönliche Eindrücke bekommen. Aber dadurch, dass man ja im Film meistens auf innere Monologe verzichtet oder ein Erzähler auch nicht ganz so gängig ist oder halt, wenn ein Erzähler da ist, dann ist er immer sehr explizit und das hat dieser Film nicht. Und dementsprechend fehlt einem hier vielleicht so ein bisschen die zwischenmenschliche Ebene, die das Ganze komplexer gemacht hätte. Und ja, das finde ich leider ein bisschen schade, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Und die Figuren bleiben daher für mich eben relativ ungreifbar und mir fehlt einfach eine gewisse Dynamik. Aber jetzt kommt man noch ganz kurz zu den Spoilern, also dementsprechend hier ein kleiner Cut für alle, die den Film noch unvoreingenommen sehen wollen. Spoiler Warning. Ja, also viel gibt es da auch gar nicht zu sagen. Ich komme dann direkt gleich zum nächsten Film im Grunde. Ich will eigentlich nur eine Sache dazu sagen. Also die Sache ist die, ich habe einfach nicht mal den Plan verstanden, der am Ende dann wirklich ausgeführt wird. Denn Christian Longo scheint ja ein sehr manipulativer Mensch zu sein. Das habe ich dann auch im Nachhinein gelesen, dass er eben ein ziemlicher Narzisst ist und also sehr auf sich selbst fokussiert. Das wird ihm auch psychologisch diagnostiziert. Und am Ende ist mir trotzdem nicht klar, worauf das hinausläuft. Also es wäre vielleicht greifbarer in diesem Buch oder was da auch immer bei rauskommt. Aber am Ende will der Film ja im Grunde so ein bisschen diesen Twist aufmachen, dass Christian Longo Mike Finkel die ganze Zeit benutzt hat, um seine Sprache eloquenter zu machen, um seine eigene Geschichte ja besser verkaufen zu können und das ihm vielleicht zu nutzen für gewisse Sachen. Aber am Ende, also zumindest meinem Verständnis nach, so wie ich das gesehen habe, hat er ja gar nichts erreicht. Also am Ende ist es dieses, okay, also ganz sonderbar, er gesteht zwei Morde, die anderen zwei streitet er ab, das hätte seine Frau begangen. Also er versucht natürlich da irgendwie den Fall irgendwie auszuhebeln oder wie man im Englischen sagt, ein Mistrial, dass vielleicht das Ganze aus Verfahrensfehlern abgebrochen werden muss und er am Ende dann freikommen würde. Das alles wäre für mich dann eine Logik gewesen oder eine Taktik. Aber am Ende zwinkert er Mike Finkel zu, nachdem sein Schuldspruch kommt. Und scheint glücklich damit zu sein, was er getan hat, aber er wird am Ende trotzdem für alle vier Morde verurteilt. Und was man ja im Nachhinein dann auch erfährt, er gibt sie ja auch später ja dann auch alle zu. Und so ganz versteht man nicht, war sein Ziel, also ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Figur nur, dass er halt so narzisstisch ist, dass er zumindest diesen Mord und sein Verhalten, dass er daraus noch Kapital schlagen wollte und sei es nur, indem er eben dann für die New York Times ja scheinbar auch mal was schreiben durfte und dass er zumindest selber auch im medialen Fokus bleibt. War es das, was ihm wichtig war? War das alles? Aber das ist halt dann auch recht wenig, muss ich sagen. Also vor allem ist es wenig, weil das halt auch nicht komplex dann ausgearbeitet wird, sondern das ist alles so ein Schlussgedanke in den letzten 5 Minuten. Und da sieht man nicht so wirklich, also für mich zumindest war nicht wirklich greifbar, was jetzt Christian Longos Ergebnisse waren oder was er sich daraus erhofft hat und was er wirklich gewonnen hat bei der Aktion. Denn vor allem, muss man ja sagen, wird er ja nach dem Recht in dem Bundesstaat, in dem das Ganze passiert oder in dem er schuldig gesprochen wird, wird er zum Tode verurteilt. Er ist bis heute noch am Leben und sitzt eben in der Zelle und die Vollziehung der Todesstrafe wurde bisher noch nicht, ja, also wurde jetzt, glaube ich, seit 2011 oder so in dem Staat schon länger ausgesetzt. Aber der Schuldspruch ist da und selbst wenn er nicht hingerichtet wird, wird er niemals aus dem Gefängnis kommen, so wie ich das verstehe. Und deswegen bleibt am Ende so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, von Leere, weil so, also hier gibt es eigentlich ein Kräftemessen und man hat ganz klar aufgrund dessen, wie auch Jonah Hills Figur, also Mike Finkel, wie er auf den Schuldspruch und auf die Dinge, die auch eben Christian Longo, also James Franco im Zeugenstand, was er für Sachen sagt, wo man merkt, ah, das sind klar Formulierungen, die hat der andere ihm beigebracht. Also er nutzt hier ganz klar die Skills, die ihm gegeben wurden, was aber jetzt auch noch nicht mal so verwerflich ist, weil das war für mich von Anfang an klar, warum sollte er von dem anderen irgendwas wollen oder verlangen oder fordern, dass er mir ein bisschen ja, sprachlich aushilft. Natürlich wird er das nutzen und das war jetzt, finde ich, auch nicht ein Twist oder so, es war halt eigentlich eher offensichtlich oder greifbar. Und am Ende kommt ja dann dabei trotzdem nichts raus. Und deswegen ich habe mich einfach nur gefragt, was will das Ganze sagen? Also, das war so ein Film, wo ich wirklich mal das Gefühl hatte, ich verstehe scheinbar nicht, was ist hier die Aussage, was will man mir rüberbringen? Und ja, wie gesagt, also für mich fehlt da einfach ein Fazit, ein klarer Schlusspunkt fehlt da im Grunde für mich. Und das fand ich einfach, ja, fand ich verwirrend, sage ich ganz ehrlich. Aber ja, so viel zu True Story. War jetzt kein mieser Film oder so, aber es war halt auch wirklich nichts Außergewöhnliches. Es war ein bisschen blutleer, um es mal passend zum Thema Krimi zu sagen, ja. Aber dementsprechend komme ich jetzt zum nächsten Topic und zwar Defending Jacob, beziehungsweise, das ist eine Serie und bei uns in Deutschland heißt die Verschwiegen. Frag mich wieder mal nicht, warum das alles in der alternative Titel bekommt, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Regie führt auf jeden Fall bei dieser 8-teiligen Miniserie Morton Tilden, auch ein Name, der mir persönlich nichts gesagt hat. Aber der hat in den letzten Jahren ein paar Hollywood-Filme gemacht. Er hat Passengers gemacht, den kennen vielleicht viele mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Und auch The Imitation Game mit Benedict Cumberbatch. Und das sind, glaube ich, Filme, die kennen viele Leute. Manche davon mögen die auch sehr gern. Ich mag die beide eher nicht so, muss ich sagen. Also Passengers habe ich nicht gesehen, gebe ich ehrlich zu. Aber der hat mich einfach so gar nicht angelacht. Und The Imitation Game habe ich gesehen und dachte mir so, ja, keine Ahnung. Also ist ja nichts Neues, war nichts Neues für mich und war jetzt auch nicht besonders kreativ in der Lösung. Aber das alles wusste ich sowieso vorher nicht. Ich hatte tatsächlich einfach so Bock auf die Serie, weil die wirklich einfach spannend aussah. Und das hat auch eine gute Besetzung. Aber worum geht es eigentlich grundsätzlich? Es geht um ja, eine kleine Familie, um Vater, Mutter, Kind, ganz klassisch. Und zwar ist der Vater, gespielt von Chris Evans übrigens, unser allerliebster Captain America, spielt Andy Barber. Und Andy Barber ist Staatsanwalt und eben hat also seine Fälle. Und eines Tages kriegt er einen neuen Fall, und zwar, also wo er dann als Staatsanwalt agieren wird. Und zwar wird die Leiche eines Jungen gefunden im Wald, mit mehreren Messerstichen erstochen. Und ja, stellt sich dann relativ schnell raus, dass der Junge auch aus der Klasse seines eigenen Sohnes ist, sein Sohn Jacob eben. Gespielt von Jaden Martell übrigens an der Stelle. Jaden Martell, vom Namen auch für mich gar kein Begriff, aber Jaden Martell war so der Hauptjunge, sag ich mal, in S, in der Neuverfilmung. Da gab es ja mehrere Kids. Und es gab jetzt so ein bisschen den Anführer, dessen Bruder ganz am Anfang von S auch getötet wird und in den Kanal gezogen wird. Und dieser Junge spielt eben hier, ja genau, Jacob. Manche kennen ihn vielleicht auch noch aus Knives Out, da hat er auch noch eine kleine lustige Nebenrolle gehabt. Aber ja, dementsprechend, er spielt Jacob. Und ohne da groß vorwegzugreifen, das sind nur 8 Folgen, aber das ist innerhalb der ersten Folge dann klar, das Ganze dreht sich dann sehr, denn am Anfang ermittelt halt Andy Barber als Staatsanwalt einfach in dem Fall und eben hilft der Polizei auch Verdächtige zu finden oder was er für möglich hält. Und spätestens am Ende der Folge wird plötzlich klar, ja, sein eigener Sohn gerät unter Verdacht. Sein eigener Sohn gerät unter Verdacht, diesen Mitschüler, Ben heißt er, getötet zu haben. Und darum geht im Grunde die ganze Serie. An der Stelle ist wirklich nichts gespoilert, sondern die Serie dreht sich dann auch mehr darum aus dieser persönlichen Sicht. Denn natürlich kann Andy Barber diesen Fall als Staatsanwalt nicht weiter betreuen, wenn sein eigener Sohn unter Mordverdacht gerät. Und dementsprechend nimmt er dann relativ schnell die private Rolle einfach nur noch ein, des Familienvaters. Und er und seine Frau, ja, versuchen mit ihrem Sohn einfach zu reden und mit ihm zu kommunizieren und rauszukriegen, was da los ist. Der beteuert natürlich seine Unschuld. Und dann geht es eigentlich hauptsächlich in der Serie einfach darum, ja, also über den privaten Blickwinkel, also dieser Familie, wie die damit umgehen, wie das natürlich auch immer, wie man das kennt, das soziale Miteinander innerhalb der Gemeinde verändert. Und es geht eben weniger um die ermittelnde Seite. Also es geht wirklich darum, was so ein extremer Schicksalsschlag, eben wie, oh Gott, jemand wird des Mordes angeklagt, wie das eben zu Zerreißprobe wird, weil ja das auch immer ein längerer Prozess ist. Man hat das ja manchmal nicht so vor sich, dass da jemand wird des Mordes angeklagt und dann dauert das ja ewig, dann bis die juristischen Mühlen anlaufen, eben bis da wirklich zum Prozess kommt, vergeht ja ganz viel Zeit und es müssen ganz viele Sachen vorher geklärt werden. Muss derjenige zum Beispiel eben eingesperrt werden, weil er potenziell flüchten würde? Und all solche Geschichten, was ja bei Mord eventuell wahrscheinlicher ist, weil hier ja auch die Anklage dann sehr, sehr ernst ausfällt. Und in dem Fall geht es aber vor allem halt um einen Jungen, um einen 14-jährigen Jungen, der dieser Tat bezichtigt wird, dieser brutalen. Und ja, auf jeden Fall geht es darum, wie geht diese Familie damit um und wie stehen die auch zueinander und wo gibt es vielleicht auch Spannungen in dieser Familie schon seit langer Zeit, schon lange vorher, die erst dadurch jetzt, durch diese Zerreißprobe und durch diese Anspannung wirklich zum Vorschein kommen. Und das ist auch der interessante Teil von Defending Jacob. Ich nenne es jetzt einfach so, das ist der englische Titel. Das fand ich auch wirklich gut, weil sie sich hier viel Zeit nehmen. Es ist keine Serie, die hier, also den Großteil der Serie wird hier nicht gerusht, es wird nicht schnellstmöglich flashy alles erzählt, sondern man nimmt sich wirklich, wirklich Zeit für die Figuren und gibt ihnen auch Raum zum Atmen und macht sie auch komplexer dadurch. Und ja, gibt auch dem Zuschauer immer die Möglichkeit, sich an vielen Punkten selbst zu fragen, wie würde ich denn damit umgehen, was würde ich denn machen? Und das setzt die Serie, finde ich, sehr, sehr gut um sogar. Chris Evans ist auch ein guter Schauspieler, finde ich. Das Problem ist halt mit ihm, und da kann er ja wirklich nichts. Aber er sieht halt aus wie ein Hollywood-Schauspieler. Er sieht halt nicht aus wie der durchschnittliche Mensch. Und je nach Casting passt das sehr gut. Deswegen passt er als Captain America auch so gut, weil er eben aussieht wie jemand wie ein gezüchteter Supersoldat, weil er sieht halt so perfekt aus. Oder in Knives Out mochte ich ihn auch sehr gern. Eben witzigerweise auch im selben Film, wo auch sein Filmsohn dann mitspielt. Und da spielt er eben auch so einen überheblichen Typen in so einer reichen Familie. Und das hat auch irgendwie gut gepasst. Hier spielt er eben den Staatsanwalt. Klar, damit kann man sich auch ein gewisses Auftreten und Äußeres vorstellen. Aber hauptsächlich sehen wir ihn ja in der Serie als Familienvater. Und er ist halt nicht, sage ich mal, der Otto-Normalverbraucher. Also wirkt er einfach nicht, da kann er nichts für. Beziehungsweise vielleicht könnte er auch einfach mal aus Nettigkeit sich ein bisschen was anfressen an Gewicht. Er sieht halt auch immer so krass perfekt gebaut aus und ist immer durchtrainiert und alles. Und das ist natürlich sehr Hollywood-mäßig an der Stelle. Ist, wie gesagt, kein harter Vorwurf, weil was soll's, ist halt so. Und er ist halt Schauspieler wirklich nicht schlecht. Und ich finde, er macht das in der Serie auch ziemlich gut. Aber es ist halt trotzdem so, also ich vergesse trotzdem nie so ganz, dass ich da Chris Evans vor mir habe. Also er verschwindet halt nicht vollkommen in seiner Rolle. Manchmal ist es schon auch die Optik, die hilft. Das ist genau das, warum viele oder auch ich ein großer Fan von Christian Bale sind, weil der eben zum Beispiel so vollkommen sich dieser Rolle hingibt und ich ihn dann teilweise nicht mehr sehe, obwohl der genug berühmte Rollen hatte. Und man ja meinen könnte, okay, irgendwann sehe ich da auch zum Beispiel nur noch Bruce Wayne, Batman. Aber nein, sondern ich sehe tatsächlich den in jedem Film immer wieder neu, weil er vielleicht auch wandlungsfähiger ist, okay, kann sein, aber weil das natürlich auch was ausmacht, wenn man äußerlich dann anders wirkt oder auch schon die Haltung oder ja auch die Art von Charakter. Dadurch, dass Chris Evans hier auch einen Staatsanwalt spielt, also auch jemand, der ganz klar ja für das Recht und die Ordnung einsteht, das erinnert einen schon sehr an Captain America, muss man sagen. Die Frau, also die Mutter auch von Jacob, wird gespielt von Michelle Dockery. Die kenne ich zum Beispiel persönlich nicht. Ist vom Sehen her schon. Aber mir war ihre primäre bekannte Rolle kein Begriff, weil ich das gar nicht gucke, und zwar Downton Abbey. Da spielt sie mit. Frag mich nicht nach der Rolle, ich habe nur geguckt, was sie so gemacht hat. Und sie, finde ich, ist der stärkste Punkt in dieser Serie. Sie fand ich wirklich, wirklich gut, denn eben, also generell, diese Serie hat einen sehr düsteren und deprimierenden Stil von Anfang an. Das ist auch schon visuell erkennbar. Also alles ist immer sehr stark in Blautöne gezogen, ins Dunkle gezogen. So die Lichtquellen, die das Ganze hat, eben werden immer sehr verschluckt von der Dunkelheit. Also man will von Anfang an hier ein sehr deprimierendes Szenario aufmachen. Und selbst manchmal gibt es dann so ein, zwei sonnige Szenen sogar, wo sie halt einfach draußen gedreht haben und keine Wahl hatten. Und dann merkt man, wie sie da halt so stark nachkorrigiert haben, damit das nochmal düsterer und grau wirkt und alles ohne Farbe. Und der Stil ist ein bisschen penetrant auch, muss ich sagen. Aber generell ist es natürlich keine glückliche Geschichte und es kommt natürlich auch klar rüber, wie anstrengend das wirklich für so eine Familie sein kann, die vor allem vorher als perfekt und idyllisch wieder dargestellt wird. Das ist also auch wieder so ein bisschen das amerikanische Klischee natürlich, dass diese Familie vorher nicht als normal dargestellt wird, als hey, wir haben auch mal Spannungen oder was auch immer, sondern so diese paar Szenen, die wir mit ihnen bekommen, bevor es zu dieser Anklage kommt. bis dahin werden sie halt auch mal so als perfekt dargestellt, was vielleicht manchmal auch Absicht ist, einfach nur um diesen Kontrast zu zeigen und um auch die amerikanische Familie ein Stück weit zu dekonstruieren, auf jeden Fall. Aber manchmal nervt es mich schon so ein bisschen. Ist schon so ein Trope, der mir einfach manchmal auf den Nerv geht. Weil ich muss nicht jede, also ich glaube meinen Figuren auch oder den Figuren, die ich damit begleite, ich glaube denen auch, dass die ganz in Ordnung sind und nett, wenn sie sich nicht, ich weiß nicht, so dieser Klassiker, so am Frühstückstisch irgendwie alle grinsen sich an und knutschen sich ab und irgendwie so, ja, vielleicht war es auch einfach mal nur ein Montag, wo ihr einfach mal nur ganz normal aufgestanden seid und einfach nur losgegangen seid. Aber egal, scheinbar muss man das immer machen, um ganz schnell Charakter zu definieren. Und dementsprechend fällt das aber halt auch auf, diese Happiness, die sofort visuell unterwandert wird, weil alles ist die ganze Zeit blau und grau und Depri. Und ja, genau, dementsprechend, aber in diesem Szenario, in dieser Zerreißprobe, in diesem eben sehr deprimierenden Setting, strahlt wirklich vor allem die Mutterrolle, Laurie ist ihr Rollenname und eben Michelle Dockery spielt sie. Sie strahlt für mich da wirklich heraus, weil sie eben, sie ist für mich die nachvollziehbarste Figur und vielleicht hilft das auch manchmal. Ich bin zwar auch jemand, der gerne Sachen guckt mit Anti-Helden, wo ich sage, ich muss mich mit der Figur nicht selber identifizieren, ich muss nur, was sie tut, spannend finden und mitleiden können und das trotzdem irgendwie, ja, eben, ich muss es nur sehen wollen, das ist für mich auch in Ordnung. Aber klar, bei so einer Serie hier vor allem, weil das ja auch 8 Folgen sind, da hat es für mich sehr geholfen, eine Figur zu haben, die ich nachvollziehen kann, die ich irgendwie verstehen kann. Vor allem, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der größte Kinderfreund, sage ich mal ehrlich. Also die Serie hat das auch unglaublich für mich bestätigt, denn unabhängig mal von dieser Tat wird in dieser Serie natürlich ganz oft auch Jacob als Teenager einfach mal thematisiert und auch eher im Umgang mit seinen Altersgenossen. Und oh, ist das fucking anstrengend so. Also ich hätte einfach keinen Bock drauf, mir das als Elternteil anzutun. Aber naja, das mal am Rande. Das ist eben auch oft Thema und genau deswegen, das ist halt manchmal auch einfach frustrierend oder nervig, weil Jacob eben als Teenager auch einfach Fehler macht als Mensch. So, er macht einfach Dinge, die dumm sind und wo man sich dann schon manchmal denkt, du Junge, du wirst eines Mordes bezichtigt. Vielleicht kannst du dann doch ein bisschen intelligenter sein und manchmal weiß ich nicht, ob das dann auch ein bisschen plattmanipulativ von den Serienmachern war, eben uns ein bisschen gegen ihn aufzubringen oder uns über ihn aufzuregen und ihn eben, ja, plakativ Dummheiten machen zu lassen. Aber in jedem Fall hat man mir dann Gott sei Dank mit der Mutter, mit Laurie, eine Figur gegeben, die ich zwar auch nicht immer verstehen konnte, aber deren Gefühlssituation oder deren Entscheidungen ich zum Großteil irgendwie begreifen konnte. Es gibt zwar auch zwischendurch mal Momente, wo ich sage, okay, jetzt ist sie mir wirklich auch zu irrational, aber da konnte ich dann immer im Zweifelsfall für mich selber denken, gut, ich bin jetzt hier auch nicht die Mutter, deren Sohn eines Mordes bezichtigt wird. Vielleicht muss ich da dann auch einfach mal im Zweifelsfall ein Auge zudrücken und akzeptieren, dass hier eine Figur sich sehr sonderbar verhält oder vielleicht auch nicht konstant verhält. Also weil sie halt am Anfang, finde ich, sehr die Rationale ist. Also während der Vater, Andy, also Chris Evans, sehr in den verteidigenden Modus logischerweise geht und sagt, okay, hey, das ist mein Kind und ich mache, was auch immer nötig ist, um dem zu helfen. Und sie zumindest so sagt, okay, ich bin für mein Kind da und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sowas getan hat. Aber ich werde eben hier nicht, sage ich mal, von Anfang an grobe Fehler machen. Und das kann man schon ganz klar sagen. Andy, als der Vater, vor allem als derjenige mit dem Wissen über Recht und Ordnung, als Staatsanwalt, macht hier von Anfang an Dinge, die vielleicht nicht ganz so cool sind. Obwohl es nicht mal darum, also an der Stelle steht nicht mal im Raum, ob es Jacob wirklich getan hat oder nicht, sondern er macht einfach schon Anfang an Dinge, wo man sagen muss, ja, also aus einer rechtlichen Sicht ist das einfach ziemlich daneben. Vor allem, wenn man sagt, hey, jemand, der ja auf der Seite des Gesetzes gearbeitet hat, sollte das ja dann erst recht zu schätzen wissen. Und da steckt vielleicht auch eine gewisse Kritik am System mit drin in Defending Jacob. Insofern, dass das vor allem das amerikanische System in dem Fall hier, oder auch, aber auch bei uns, durch Medien und durch einfache Tatbestände, wie jemand kommt in Untersuchungshaft, dass dadurch ein unglaubliches Schuldsystem anläuft und man eigentlich sich daraus so schwer befreien kann wieder. Und an manchen Stellen bleibt die Serie dann da auch sehr oberflächlich und sehr platt. Klar, dass es eben zum Beispiel Menschen gibt, die nicht mehr mit der Familie reden wollen, die sich von ihnen lossagen. Das kennt man alles, das ist auch noch alles so erwartbar. Aber an manchen Stellen finden sie dann schon auch Nuancen und gehen da so ein bisschen mehr auf zwischenmenschliche Töne ein. Also auch wie Jacob ja im Umgang mit seinen Mitschülern ist, mit den paar, mit denen er Kontakt hat, weil er natürlich dann auch nicht mehr zur Schule gehen kann relativ schnell, weil das einfach ja schwierig ist, vor allem als Mordverdächtiger. Und ja, also es ist so ein Hin und Her. Manchmal sind sie wirklich schön feinsinnig, sage ich mal, und es fallen ihnen gute neue Blickwinkel ein und vor allem nehmen sie sich halt die Zeit. Und das muss ich wirklich loben, dass man wirklich in Ruhe viel Zeit mit diesen Figuren verbringen kann. Aber es gibt dann eben so Stellen, wo Sachen so ein bisschen ja, numerisch standardisiert abgehandelt werden. Also zum Beispiel steht in dieser Serie sehr im Raum, inwiefern, also als es darum geht, einfach nur rauszufinden, könnte Jacob es denn getan haben oder nicht. Und vor allem wird sich ja dann auch juristisch vorbereiten, was für Argumente wird die Gegenseite, also der dann tatsächlich ermittelnde Staatsanwalt, was wird der für Argumente vorbringen, um unseren Sohn ja, schuldig zu sprechen? Denn an Beweisen gibt es erstmal nicht so viele und das ist eher so eine Auslegungssache, ob Jacob das getan hat oder nicht. Und dann geht es eben sehr darum, ja, also wie wird das Ganze auch, also was für Muster oder was für Strategien kann die Gegenseite auffahren und inwiefern muss man sich selber mit diesen Argumenten beschäftigen, um sie dann vielleicht zu entkräften? So steht zum Beispiel unter anderem im Raum eine Sache, mit der ich mich auch wenig auskannte oder die ich auch ein bisschen weird fand, das sogenannte Mörder-Gen, Murder-Gene nennen sie es halt im Englischen, inwiefern zum Beispiel Gewalt und solche Sachen, also eine Gewaltbereitschaft auch inwiefern das vererbbar ist. Und dann geht es eben darum, hey, inwiefern sind die Eltern irgendwo dafür verantwortlich, wie ihr Sohn ist und kann man das als Argument auch anführen tatsächlich, um jemanden zu verurteilen, zu sagen, hey, ja, rein genetisch muss das ja schon gewesen sein. Also teilweise echt unabhängig von der Erziehung, sondern wirklich nur noch darauf basierend, ja, was sein Stammbaum ist, was ja eigentlich total bedenklich und weird ist und nicht richtig klingt. Aber das ist so ein Argument, was diese Serie zum Beispiel aufmacht, inwieweit man sich da beschäftigen muss, inwieweit das auch vielleicht unterbewusst dann weitergegeben wird, unabhängig jetzt von der Genetik. So wird zum Beispiel auch Andys Vergangenheit, also sein eigener Vater, der eben eine gewalttätige Vergangenheit hat, der wird eben hier auch thematisiert und aufgegriffen. Und inwiefern das eben alles vielleicht in dritter Generation noch Auswirkungen haben könnte. Also die Serie macht viele Fragen auf und teilweise eben neue, interessante Blickwinkel und nimmt sich eben auch Zeit, die Figuren atmen zu lassen. Eben vor allem herausragend für mich Michelle Dockery als die Mutter Laurie. Auch der Junge, muss ich sagen, Jane Martell, der den Jacob spielt, in S hatte der halt nicht so viel zu tun und er hat irgendwie so ein, er hat so ein bisschen so ein ewiges Pouty Face, also er sieht immer so ein bisschen schmollen aus oder ein bisschen genervt. Aber hier kriegt er es eigentlich auch gut hin, weil auch seine Figur wieder, ähnlich wie bei True Story, der Angeklagte ist, der aber deswegen noch lange nicht schuldig unbedingt sein muss, das ist halt schwierig, wie spielt man das als Schauspieler, dass man nicht 1:1 einfach nur sympathisch unschuldig wirkt, sondern man will ja auch ein bisschen den Zuschauer diesen Zweifel lassen und diese, oder zumindest diese Möglichkeit zur eigenen Interpretation, also habe ich hier einen Schuldigen vor mir oder nicht, keine Ahnung. Und das, finde ich, hat dieser Junge auch wirklich gut rübergebracht, weil das auch sicher nicht die leichteste Rolle ist, weil er eben auch wieder so ein bisschen die verschwiegene Version hier spielt. Er ist Teenager und er hat natürlich auch schon blöde Sachen gemacht und Dummheiten und will dann darüber auch nicht reden müssen und hat aber irgendwie auch ein bisschen nicht mehr die Wahl. Also er wird halt noch stärker, also Teenager fühlen sich ja eh immer entmündigt irgendwo und wollen eigentlich schon Erwachsene sein und sind es aber noch nicht so ganz. Und in der Serie wird es definitiv auch reflektiert, dass er ja noch mehr seiner selbst beraubt wird oder seiner eigenen Entscheidungsmacht, weil eben andere Leute sagen, du, hey, ich bin hier zum Beispiel dein Vater, ich bin Staatsanwalt, ich weiß das sowieso besser als du und dann müssen wir für dich jetzt einen anderen Anwalt engagieren, die wird dir auch sagen, wo es eigentlich lang geht. Und das ist eine schwierige Gratwanderung und erst recht für einen Teenager, der halt einfach eh schon so ein bisschen doof ist und Blödsinn macht und labert. Und in so eine Situation zu geraten, ist dann auf jeden Fall nicht so viel leichter, das kann man klar sagen. Aber wie gesagt, da sind die feinen Zwischentöne, an anderen Stellen ist es eben nicht so, dass Chris Evans zum Beispiel eben gerade als diese Geschichte aufgebracht wird von wegen, ist das irgendwie genetisch vererbbar, dass Leute wütend werden oder dass Leute eben sich nicht so ganz zusammenreißen können. Und so versucht die Serie das immer wieder so ein bisschen am Laufen zu halten, indem Chris Evans manchmal aufgrund der Situation, die natürlich frustrierend ist, manchmal so Wutausbrüche hat. Aber das ist auch wirklich so oft und auch jedes Mal so konzentriert, dass es nach einer Zeit ein bisschen formelhaft gewirkt hat. Also er kriegt dann wirklich gefühlt jede Folge einen 5-Sekunden-Wutausbruch und entschuldigt sich auch dann sofort so, oh, sorry, ich hätte nicht schreien sollen und so Zeug halt. Und das ist, irgendwann wirkt es ein bisschen standardisiert und das hätte subtiler sein können, sage ich mal. Aber ja, letzten Endes erzählt die Serie für mich halt mit ausreichend Geduld. Was ein bisschen ein Problem ist, dass sie gegen Ende ein bisschen melodramatisch wird, sage ich mal. Das klingt ein bisschen komisch, wenn man das bei einer Geschichte sagt, die sich um Mord handelt, wo es um Mord geht. Da sollte doch Drama angebracht sein und grundsätzlich stimme ich dem schon zu, dass das möglich ist. Hier, das Problem ist, bei der Serie beißt sich sie für mich ein bisschen, weil sie eben am Anfang so viel Ruhe beweist und so viel Geduld im Erzählen. Und dann so in der letzten von 8 Folgen wird es dann doch alles ein bisschen schneller und ein bisschen gehetzter. Und das war vielleicht dann nicht so das, der ideale Schlusspunkt. Aber wie gesagt, ich spoilere an der Stelle nicht, wie das ausgeht. Ich werde jetzt auch nicht darüber reden, wie, was da sonst in der Serie passiert. Wenn ihr selber Bock habt, das euch anzugucken, ich fand es wirklich nicht schlecht. Ich fand es ziemlich gut gemacht. Die Schauspieler sind eigentlich alle ziemlich gut. Und es ist eine interessante Geschichte, weil es nochmal eben nochmal mehr auf diesen familiären Aspekt eingeht und weniger auf den juristischen oder auf den ja, ermittelnden Prozess. Und das fand ich einen interessanten Blickwinkel, das fand ich auch wirklich gut gespielt. Und wenn ihr das gucken wollt allerdings, braucht ihr tatsächlich Apple Plus, Apple TV Plus. Das ist nämlich eine exklusive Serie von Apple. Ich bin ja kein großer Verfechter dieser Firma und ich hab tatsächlich auch einen Zugang, ich sag's ganz ehrlich, über meinen Vater. Der hat sich ein neues Apple-Produkt gekauft und dann kriegt man, glaube ich, bei Apple aktuell ein Jahresabo dazu, kostenlos. Und ich wusste halt, dass Defending Jacob exklusiv bei denen ist und dachte mir, okay, das will ich mir jetzt schon mal anschauen. Also wenn ihr Bock habt und vielleicht eh Apple-User seid, vielleicht habt ihr eh dann schon Apple TV Plus und dann könnt ihr euch das auch angucken. Wie gesagt, zu Deutsch heißt die Serie Verschwiegen, warum auch immer. Aber ja, so viel dazu und jetzt kommen wir noch zu The Iceman. Ja, zu The Iceman habe ich eigentlich eine wunderschöne Überleitung und zwar ist es auch wieder ein Film, der sich um Kriminalität dreht, um Verbrechen. Aber das Tolle, was mir selber wirklich ernsthaft nicht aufgefallen ist, ist, dass The Iceman die perfekte Überleitung bietet insofern, dass hier Schauspieler auftreten, die in True Story zu sehen sind und in Defending Jacob. Also ich habe hier so den Hybrid und ich habe mir wirklich völlig random diesen Film jetzt auch angeguckt, weil ich den einfach schon seit gefühlt Jahren auf der Watchlist habe. Und hier spielen eben unter anderem Chris Evans auch mit und James Franco, also beides Hauptdarsteller aus den ersten beiden Topics, die ich besprochen hatte. Und wie gesagt, das war wirklich nicht geplant, fand ich auch wirklich witzig. The Iceman ist ein Film von Ariel Frommen. Ich kenne den Herrn nicht. Ich habe auch geguckt. Ich habe auch seine bisherigen Werke nicht gesehen. Er ist jetzt auf jeden Fall nicht so ganz vorne mit dabei, sag ich mal. Ist jetzt kein A-List-Regisseur. Aber mal unabhängig davon haben wir natürlich eine Besetzung, die schon relativ bekannt ist. Und zwar dreht sich das Ganze um einen, tatsächlich in dem Fall auch wieder eine reale Geschichte, um einen, ja, Serienmörder kann man schon nennen, auch wenn das jetzt so psychotisch klingt. Also das ist eher nicht so die Psycho-Story, sondern es ist ein Typ, der ja fürs organisierte Verbrechen tätig war, vor allem großteils, und hat extrem viele Leute umgebracht. Es ist schwierig, ihm alle Morde nachzuweisen, aber nach eigener Aussage hat er zwischen 100 und 250 Menschen getötet. Die Rede ist von Richard Kuklinski. Das ist ein Amerikaner mit polnisch-irischer Abstammung gewesen. Und ja, es geht eben einfach um seine aktive kriminelle Zeit. Und ja, was er da so alles getrieben hat. Es sind nicht nur Morde, zumindest so wie das der Film darstellt, nicht nur Morde, die er in Auftrag begeht, sondern er hat tatsächlich auch irgendwie psychologische Probleme, insofern, dass er ja Menschen aus nichtigen Gründen im Grunde umbringt. Das hat er auch später dann selber gesagt. Also das sei hier mal gesagt, das ist jetzt hoffentlich jetzt nicht der harte Spoiler für irgendwen, aber ja, das ist ein Film, der auf wahren Begebenheiten basiert. Und ja, man hat ihn, Richard Kuklinski, letzten Endes erwischt und hat ihn inhaftiert und dementsprechend gibt es dann ganz viele Interviews mit ihm, wo er selber von seinen Taten berichtet. Und er macht sehr viele Aussagen und bei Richard Kuklinski, vor allem jetzt, als ich es recherchiert habe, war mir irgendwann auch nicht so ganz klar, also vielleicht ist es auch einfach nur ein Typ, der viel angegeben hat. Also es gibt Morde, die kann man ihm nachweisen, auf jeden Fall ist er ein Mörder. Aber bei manchen Sachen redet er auch mit und gibt manche Dinge als seine Taten an, wo dann ja Kriminalexperten gesagt haben, ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er da beteiligt war. Aber ja, es gibt einige Morde, die man ihm nachweisen konnte. Manche, wo man sehr sicher ist, dass er es war, die man ihm nicht juristisch nachweisen konnte. Und in jedem Fall reden wir hier von einem sehr gefährlichen Mann. Genau, die Besetzung ist wirklich sehr, sehr gut. Denn Richard Kuklinski, das ist unsere Hauptfigur und eben dieser Mörder. Und er wird gespielt von Michael Shannon. Und Michael Shannon ist für mich ein herausragend guter Schauspieler immer gewesen. Viele kennen ihn wahrscheinlich nach seiner populärsten Rolle aus Man of Steel. Und zwar spielt er da den Gegner von Superman, General Zod. Und auch das spielt er gut, auch wenn der Film jetzt nicht ganz mein Geschmack ist. Aber Michael Shannon ist an sich wirklich gut in diesen, der spielt wirklich sehr oft diese Charaktere, die irgendwie ja einen nervös machen und die ja, die wirken eher so, als wenn sie jeden Moment explodieren könnten. Und also er wirkt oft einfach gefährlich in seinen Rollen. Und das macht er schon durch einen Blick. Also dieser Schauspieler hat einfach schon so einen manischen Blick manchmal, wo man sich denkt, jeden Moment passiert was ganz Schreckliches, wenn er im Raum ist. Also dementsprechend hat man ihn natürlich super passend hier besetzt als einen ja eiskalten Killer, um mal das Wortspiel mit dem Titel The Iceman aufzugreifen. Richard Kuklinski, der Echte, wurde eben so genannt, weil er unter anderem seine Opfer tiefgefroren hat, zum Teil, um den Todeszeitpunkt zu verschleiern. Auch das, ja, sonderbare Ticks, die manche Leute haben. Aber ja, dementsprechend bekam er relativ schnell den Spitznamen The Iceman. Neben Michael Shannon in der Hauptrolle haben wir auch sein privates Umfeld und auch sein professionelles Umfeld, also kriminelle Menschen, mit denen er zusammenarbeitet. Seine Frau in dem Fall wird gespielt von Winona Ryder. Winona Ryder kennen die meisten wahrscheinlich aus Stranger Things. Das ist die Mutter von Will, glaube ich. Das ist ja der Junge, der verschwindet. Und dessen Mutter, das ist Winona Ryder. Eine Schauspielerin, die seit vielen Jahrzehnten aktiv ist und viele Sachen gemacht hat. Für mich wird sie immer einen Platz in meinem Herzen haben für Edward mit den Scherenhänden, in dem ich sie einfach vergöttere, weil sie so niedlich in dem Film ist. Und genau, dementsprechend, das ist so seine private Seite. Er hat auch zwei Töchter, das sind keine bekannten Schauspielerinnen. Die sind auch schauspielerisch etwas durchwachsen, muss ich sagen. Aber ja, was sein professionelles Arbeitsumfeld angeht, insofern die kriminellen Menschen, mit denen er zu tun hat, haben wir hier Ray Liotta, seine bekannteste Rolle natürlich Goodfellas vor ewigen Zeiten. In den letzten Jahren auch eher in B-Movies zu sehen, nicht super in hochkarätigen Sachen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist Ray Liotta ein guter Schauspieler. Ich erinnere mich noch an ihn in Killing Them Softly mit Brad Pitt vor einigen Jahren. Da fand ich ihn sehr, sehr gut. Smokin' Aces mag ich recht gern, auch wenn der sehr albern ist, der Film. Also Ray Liotta auch ein wirklich, ja, ein bekannter und, finde ich, guter Schauspieler. Und in einer kleineren Nebenrolle, das muss ich einfach erwähnen, weil ich es so witzig fand, David Schwimmer. Und David Schwimmer, ich glaube, jeder, der Friends mag, weiß, von dem ich rede, wenn ich sage, das ist Ross, oder Ross aus Friends. Ich war ja nie ein Friends-Fan, ich bin es bis heute nicht. Es gibt immer wieder Menschen, die mich davon überzeugen wollen, wie toll diese Serie ist. Wenn ich daraus Ausschnitte sehe, habe ich das Gefühl, es ist die schlecht alterndste Sitcom aller Zeiten. Und ich weiß, wie viel Hate ich jetzt dafür kriege. Aber ich fand es trotzdem witzig, ihn hier zu sehen, weil auch ich ihn trotzdem mit Friends verbinde, obwohl ich da jetzt kein Fan von bin. Weil er einfach so ein, er hat einfach schon so ein weiches Gesicht, dieser Typ. Er wirkt immer schon so ein bisschen wie so eine Lusche. Aber ich habe David Schwimmer auch vor einiger Zeit in American Crime Story gesehen. Also vor ein paar Jahren hat er dort Robert Kardashian gespielt, witzigerweise. Da ging es nämlich um den Mordfall um O.J. Simpson und also um die Mordfälle, die, in denen O.J. Simpson der Verdächtige war. Und da hat er eben auch schon mitgespielt. Das heißt, David Schwimmer war mir jetzt schon ein Begriff, dass er auch ernsthaftere Rollen spielen kann und sich wahrscheinlich jetzt auch in dem späteren Teil seiner Karriere wohl auch irgendwo versucht, bewusst von Friends zu entfernen, dass man ihn anders wahrnimmt. Er spielt nämlich hier auch einen kompletten Idioten einfach nur, hat zwischendurch lange Haare und einen Pferdeschwanz. Also wenn man sich das vorstellt, es sieht weird aus und ziemlich bescheuert, aber es passt auch zu seiner Figur. So viel zum Cast. Wie gesagt, Regie war mir nicht groß bekannt. Thema ist eben das Lebenswerk, wenn man es mal so zynisch sagen kann, von Richard Kuklinski, von diesem, also im Film oft Richie einfach nur genannt, von diesem Kerl, der eben zeitweise Auftragsmörder war, aber eben auch selbst aus nichtigen Gründen Menschen getötet hat, wenn sie ihm einfach nur blöd gekommen sind. Und der Film überspannt hier eine sehr große Zeitspanne. Also es geht wirklich von den 50ern bis in die 80er Jahre. In dieser Zeit hat er die Taten auch begangen. Und abseits seiner kriminellen Machenschaften erleben wir auch das Familienleben von Richard Kuklinski. Und das wird in dem Film ähnlich, wie ich es gerade bei Defending Jacob ein bisschen kritisiert habe, wird es hier sehr, sehr idealisiert dargestellt, sehr typisch. Und das ist auch wieder ein bisschen platt. Also immer so dieses, oh, was für eine perfekte Familie und alles ist super toll und gut. Also lass doch die Leute auch mal einfach kurz mal darüber diskutieren oder über irgendwas streiten, was auch nicht super wichtig sein muss. Es muss ja nichts Essentielles sein. Aber es würde für mich die Figuren oft dreidimensionaler machen. Und für mich ist das ein Klischee, was gerne mal sterben darf, dass Leute immer, dass man sich nicht genug Zeit nimmt, Familien etwas dreidimensionaler darzustellen, als entweder komplett dysfunktional oder komplett happy und es gibt überhaupt keine Probleme. Und das ist hier auch wieder das Problem oder der Fall, dass man Winona Ryder als seine Frau wirklich als, weiß ich nicht, die heilige Maria darstellt, ihn immer mit ihren Rehaugen treudoof anschaut und es gibt überhaupt keine Spannungen zum Großteil. Die kommen dann schon mit der Zeit schon noch auf, aber sie werden auch immer so dann so weggewischt. Also es ist wirklich dann so ganz schnell wird das immer abgehandelt. Und ich glaube, man hat sich hier versucht, ein bisschen an der echten Story von Richard Kuklinski das so ein bisschen einzufangen. Das fand ich eben witzig, als ich das mal recherchiert habe, denn sein Familienleben wird eben von seiner Frau und seinen Töchtern und so, wird nämlich schon als relativ bipolar beschrieben. Insofern, dass er schon ein fürsorgender Ehemann und Vater war. Also eben hat ja auch geguckt, dass, also er hat ja all seine kriminellen Machenschaften, er hat das Geld ja auch nach Hause getragen und wollte auch das perfekte amerikanische Leben sicher leben. Aber er hat eben auch seine Frau geschlagen. Also das wird im Film zum Beispiel komplett weggelassen, dass er häusliche Gewalt angewendet hat. Unter anderem muss er, um eine seiner Töchter mal zu bestrafen, weil sie zu spät nach Hause gekommen ist, muss er ihren Hund vor ihren Augen getötet haben. Und das sind ja so wirklich schon so extreme, traumatische Szenarien. Und die lässt der Film halt sehr weg und lässt ihn vor allem bis gegen Ende hin des Films dann schon irgendwie sympathisch dastehen und schon irgendwie als liebenden Vater und Ehemann. Und das war ja dann nicht wirklich. Also ich verstehe auch immer nicht, warum man dann entscheiden muss, immer eine Figur entweder so total heilig zu machen, in einem gewissen Aspekt zumindest, oder eben komplett zu verteufeln. Es sind ja die Grautöne, die das gerade spannend machen. Und dementsprechend, das ist für mich eher ein schwacher Punkt an dem Film, wie man das hier darstellt. Und es war auch schon schwach für mich, unabhängig des Background-Wissens, was ich mir im Nachhinein erst angeeignet dann habe, weil es schon im Film irgendwie für mich eben wieder so dieses Klischee war mit dieser perfekten, heilen Welt und Familie. Und eben diese Figuren aber so super happy und heilig dargestellt werden, aber sonst gar nicht. Also man auch nicht mehr weiß über diese Figuren als das. Also man weiß über seine Frau nichts, außer dass sie ihn liebt und ganz happy ist mit ihm. Und das war's. Und mehr wissen wir nicht. Und dann frage ich mich manchmal, wenn man sich eh so fokussiert auf eine Figur und auf deren Leben und deren Taten, dann gibt doch dessen Umfeld auch ein bisschen mehr Dreidimensionalität. Und das macht man hier leider mit seiner Familie zum Beispiel gar nicht. Michael Shannon selbst ist großartig. Er ist geboren für solche Rollen, das habe ich schon gesagt. Er ist verunsichert dann einfach schon, wenn er im Raum steht. Aber wie gesagt, was die Persönlichkeit und die Historie angeht, bleibt das Ganze etwas oberflächlich. Und was mir hier vor allem fehlt, ist, dadurch, dass Richard Kuklinski eben nicht einfach nur Auftragsmörder war, im Sinne von, gut, ich habe das halt gemacht, um Geld zu verdienen, sondern ganz klar der Film das auch zeigt, dass er das ja auch nebenbei selber macht, einfach wenn die Leute nerven. Also ganz am Anfang schon spielt er Billard und ein Typ kommt ihm blöd, es geht um Geld, es wird um Geld gespielt und der Typ will dann eigentlich seine Schulden nicht bezahlen und macht es dann nur sehr widerwillig. Und im nächsten Moment sehen wir, wie Richard dem die Kehle durchschneidet draußen in seinem Auto. Einfach so. Und also hier sieht man ja eindeutig, dass das ist ein Psychopath, das ist ein Irrer. Was ist mit dem los? Gib mir noch da mehr Kontext. Und hier setzt man für mich auch wieder den falschen Fokus. Insofern einfach, dass man sagt, okay, wir wollen möglichst viele seiner Taten über all diese Jahrzehnte abbilden. Und wir wollen das Ganze auch zu dem Endpunkt bringen, dass er letzten Endes verhaftet wird. Aber manchmal denke ich mir, lasst ruhig ein paar Sachen weg. Also lasst lieber von all den Menschen, die ihr getötet habt, lieber lasst ihr dann 3, 4 Sachen davon weg und gebt mir aber mehr Kontext, um diese Figur mehr zu verstehen. Denn an sich hat Kuklinski eine klasse spannende Geschichte, also eine Geschichte, die halt wirklich wie par excellence zu einem Serienmörder passt. Also eben, er hat schon eine schwierige Kindheit. Sein Bruder hat eben schon ein Mädchen vergewaltigt und getötet. Den sehen wir auch im Film, da schneiden sie fairerweise an und zeigen damit so ein bisschen oder deuten damit kurz an, dass er aus schwierigen Verhältnissen kommt und dass es da immer Gewalt in seiner Familie gegeben hat. Aber eben, es bleibt wirklich bei dieser einen Szene. Es gibt einen kurzen Flashback, der, glaube ich, 12 Sekunden dauert oder so, wo kurz angedeutet wird, dass er als Kind eben auch mitbekommen hat, wie sein Bruder geschlagen wurde. Als ich nachgelesen habe, habe ich dann erst rausbekommen, dass er mehrere Geschwister hatte. Ein Bruder sitzt im Knast, dann hat er noch eine Schwester und er hatte noch einen Bruder. Und sein Vater hat diesen Bruder tatsächlich mal totgeschlagen. Er ist gestorben an den Schlägen des Vaters. Das ist ja eine völlig außergewöhnliche und wirklich heftige Tat, die natürlich unglaublich stark prägen kann. Und die wird aber eigentlich so dünn nur angeschnitten, dass es ohne Kontext gar nicht verständlich ist. Also ohne Kontext hatte ich nur die Klarheit, dass ja, er aus einer Familie kommt, wo auch Schläge an der Tagesordnung standen. Und eben, da fehlt mir einfach ein bisschen was. Was die anderen Figuren dieses Dings hier angeht, dieses Films. Wie gesagt, James Franco ist in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. Das ist einfach nur eins von vielen Opfern vom Iceman. Den erschießt er einfach mal zwischendurch. Und dann spielt eben hier noch Chris Evans mit. Und das war das, wo der Film für mich dann ein bisschen ja, absurd wurde und witzig. Aber man muss fairer sagen, auch den gab es scheinbar wirklich. Im Film hier wird er als Mr. Freezy bezeichnet, Chris Evans, seine Figur. Er war scheinbar der Richard Kuklinski auf die Idee gebracht hat, Opfer tief zu kühlen, um deren Todeszeitpunkt zu verschleiern. In Wirklichkeit hieß diese Figur oder trug dieser Mensch den Spitznamen Mr. Softy, weil er, genau wie im Film übrigens, mit einem Eiswagen durch die Gegend fuhr und da hat er Softeis verkauft und damit hat er sich halt in irgendwelche Nachbarschaften gestellt und seine nächsten Opfer ausspioniert und das hat dann natürlich harmloser gewirkt, weil es war ja nur ein Eismann in seinem Eiswagen, da hat sich dann keiner was dabei gedacht, wenn der irgendwo längere Zeit stand oder so und ja, der wird von Chris Evans gespielt. Ganz absurd mit so langen Haaren und es wirkt, also ich hatte dann kurz das Gefühl, irgendwie, wir sind hier in irgendeiner schlechten Comic-Verfilmung, weil es so völlig übertrieben war. Dieser Typ, der in einem Eiswagen rumfährt, es ist Chris Evans, eindeutig auch in Chris Evans Shape. Also er hat wirklich einfach nur eine Perücke auf und in der Szene, wo wir ihn kennenlernen, sprengt er eine Wohnung in die Luft und es war alles so, hä, was ist denn jetzt los? Ich dachte, das wäre hier so ein ernstes, nüchternes Drama über die Geschichte eines Serienmörders. Und dann wird es teilweise wirklich zwischendurch ein bisschen albern und für mich passt der Ton da auch nicht immer so ganz zusammen. Aber wie gesagt, auch das wird eben hier auch alles recht kurz gehalten. Man will scheinbar diesen Aspekt noch mit reinbringen. Hey, Mr. Softy, das war ein interessanter Aspekt in der Geschichte, lass uns den kurz mit reinpacken. Aber Chris Evans' Figur bekommt genauso wenig dreidimensionale Facetten wie alle anderen auch. Und das macht die Iceman letzten Endes dann einfach ein bisschen enttäuschend. Die wahre Geschichte dahinter wäre interessant. Es gibt eben auch viele Interviews mit dem Täter. 2006 ist er gestorben, habe ich mir rausgeschrieben, im Gefängnis tatsächlich, Richard Kuklinski. Aber es gab eben viele, viele Interviews mit ihm. Der hat dann auch teilweise eben Zeug gelabert, was man heute sagt, was wahrscheinlich überhaupt nicht stimmt. Wie gesagt, auch die Menge an Opfern, die er angesammelt hat, ist zu diskutieren. Er selber hat eben irgendwas zwischen 100 und 250 Leuten angegeben, je nachdem, in welchem Interview er saß. Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass er einige Leute auf dem Gewissen hat. Er behauptet auch, er wäre für den Tod von Jimmy Hoffa mitverantwortlich gewesen, was man heute sagt, na, das ist sehr unwahrscheinlich, weil man sein Gesicht oder seine Persönlichkeit in den kriminellen Unterweltkreisen eigentlich nicht so wirklich kannte und auch niemand sonst sich auf ihn bezogen hat. Aber er meinte, er sei bei vielen sehr wichtigen Sachen dabei gewesen. Und dementsprechend wäre das vielleicht, was ich mir wirklich während dem Film dachte, die Figur des Richard Kuklinski wäre wahrscheinlich super spannend für die dritte Staffel von Mindhunter, wenn sie irgendwann kommen sollte, weil den im Interview zu erleben wäre wahrscheinlich sehr interessant, gerade weil es scheinbar jemand war, der mit seinen Taten geprahlt hat und der einen sehr sonderbaren Moralkodex hatte. Denn eben, es gibt auch ein Opfer, was sie im Film dann auch mit James Franco besetzen, das eben um sein Leben bettelt und sagt: Oh, bitte, lieber Gott, oh Gott, bitte, bitte töte mich nicht. Und dann hat Richard Kuklinski später diese Tat erzählt. Und das war eine der wenigen Taten, die er bereut hat, weil er meinte so, ja, ich habe nämlich dem dann eine halbe Stunde gegeben. Also ich habe ihn dann nicht erschossen, sondern ich habe mich dann hingesetzt und habe dem dann die Zeit gegeben und gesagt, hey, dann bete doch jetzt. Und wenn Gott kommt und das jetzt hier verhindert, dann passt es doch. Ich gebe dir die Zeit. Und dann hat er diesen Menschen dann ja winseln und betteln und beten lassen und hat ihn letzten Endes trotzdem erschossen. Und da hat er dann gemeint, ja, also das war nicht ganz nett von mir, das hätte ich vielleicht nicht so machen sollen. Das war nicht so okay. Also eindeutig ein Typ, ein kompletter Soziopath, komplett gestört. Und er wird hier eben, ja, mir zu zweidimensional dargestellt, zu wenig ja, Komplexität spielt hier rein, zu wenig interessante Charaktermomente auch, wo man einfach diese Figuren vielleicht besser nicht verstehen, aber ja, greifen kann. Und das würde mir eben hier sehr helfen. Also dementsprechend, ich habe hier drei Sachen besprochen, wie ihr seht. Zwei davon fand ich eben leider irgendwie ein bisschen flach und ein bisschen, ja, ging nicht so in die Tiefe. Defending Jacob wiederum fand ich aber ziemlich gut und fand ich sehr, sehr unterhaltsam, weil man sich hier eben die Zeit nimmt, ja, Menschen darzustellen in ihrer, ja, in ihrem, mit allen ihren Fehlern und mit ihren positiven Aspekten. Und das machen eben die Iceman und True Story, finde ich, nicht so ganz. Ja. Dementsprechend, das war's für diesen Toffer Crime Podcast, diese Ausgabe. Ich glaube nicht, dass es jetzt weiter mit diesem Thema geht. Also keine Sorge, wer da jetzt nicht so Spaß dran hat, der muss das auch nicht weiter ertragen, sage ich mal. Sondern wir machen jetzt auch mal wieder was anderes. Aber genau, dementsprechend, das war's vom Toffer Podcast. Bis zum nächsten Mal.